Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 7. Folge. Wir befinden uns in den Jahren 1937-38, als die Verfolgung alles Jüdischen unter den Nazis einen traurigen neuen Höhepunkt findet. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Seit 8 Tagen wehen die Fahnen, gehen oder bleiben. Seit gestern klebt an jedem Pfeiler unseres Zauns ein breiter gelber Zettel mit David Stern, Jude. Mein Deutschtum wird mir niemand nehmen. Folge 7. Juden unerwünscht. Der 9. November wird als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. Denn es gibt 4 historisch bedeutende Ereignisse, die alle auf diesen Tag fallen und eine prägende Rolle im Verlauf der deutschen Geschichte spielen. Mit dem ersten der 4 Daten hat dieser Podcast begonnen, nämlich mit dem 9. November 1918, an dem die Deutsche Republik ausgerufen wurde. Genau 71 Jahre später, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer. Was viele Menschen nicht wissen, die 2 Ereignisse dazwischen passierten nicht rein zufällig am 9. November. Denn Adolf Hitler wollte dem Datum eine neue Bedeutung geben und versuchte das gleich 2-mal. Zuerst 1923, als er am 9. November einen Putsch anzettelte, um die Weimarer Republik in eine Diktatur umzuwandeln. Und 1938, als SS- und SA-Männer deutschlandweit durch die Straßen zogen und tausende Synagogen, jüdische Wohn- und Geschäftshäuser sowie Friedhöfe zerstörten und anzündeten. In der Reichspogromnacht wurden Hunderte Jüdinnen und Juden ermordet und gleich darauf begann die massenhafte Deportation der jüdischen Bevölkerung in Konzentrationslager. In der letzten Folge haben wir gehört, wie Viktor Klemperer aufgrund der Nürnberger Rassengesetze juristisch als Jude gesehen wird, obwohl er sich als konvertierter Protestant nicht selbst so versteht. Die antisemitischen Gesetze und Vorschriften gelten nun trotzdem für ihn. Den 9. November beschreibt Klemperer in seinem Tagebuch als Unglück. Er berichtet von Verfolgung und Depression und vom Ringen um Auswanderung. 2 Tage später müssen Eva und er eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen. Ich muss an dieser Stelle verdeutlichen, seit dem 9. November 1938 wird sämtliches jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr nur diskriminiert und aus der Öffentlichkeit verdrängt. Es beginnt nun die systematische Verfolgung und gewaltvolle Auslöschung. Infolge der Reichspogromnacht versuchen viele Jüdinnen und Juden, das Deutsche Reich zu verlassen. Alleine im Jahr 1939 fliehen rund 78.000 jüdische Menschen aus Angst vor der zunehmenden Gewalt. Viele versuchen, in Nachbarländer wie die Niederlande, Frankreich oder die Tschechoslowakei zu gelangen. Einige treten aber auch die lange beschwerliche Reise in weiter entfernte Ziele wie die USA oder Palästina an. Durch restriktive Einwanderungsgesetze und große bürokratische Hürden wird dieses Vorhaben jedoch immer beschwerlicher. Auch für Viktor und Eva Klemperer wird die Frage, ob sie in Deutschland bleiben wollen und können, immer relevanter. Familienangehörige wie Viktors älterer Bruder Georg oder sein Cousin Otto sind in die USA ausgewandert oder geflohen. Doch die Warteliste, auf der das Ehepaar bei den US-amerikanischen Behörden steht, ist lang. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1937 bis 1938. Hey, Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Duft und Sitte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Gesinnungsklumpserei. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Demokraten jüdischer Prägung. Die Sorge für das meiner Führung anvertraute Volk und Reich wird mich wohl nun begleiten bis am Ende. Diese Gemeinsamkeit der Gedanken in Deutschland und Italien hat ihren Ausdruck gefunden im Kampf gegen den Bolschewismus. Benito Mussolini, Sieg! Sieg! 1937. Kind, du brauchst nicht weinen. Du hast ja. Ja, drei Kinder machen viel Arbeit, aber auch Freude. Mutti! Klaus macht sich schon wieder ganz nass. Lieber sag ich, der bekommt nichts zu essen. Paulis Nährspalte enthält die volle Kraft des ganzen Korns. Wegen das Baches! 10. Januar, Sonntag gegen Abend. Der Kontrakt Sozialteil ist fertig und in der Maschine. Ich stehe am Anfang des Emil. Immer wieder und immer deutlicher, dies wird mein bestes Buch und der beste Abschnitt meiner Literaturgeschichte. Am Neujahrstage machten wir eine kleine hübsche Mittagsfahrt, Wilsdruff-Autobahn, lag ganz einsam und der schöne Blick auf die Uferhöhen war ganz im Nebel, durch Dresden quer zurück. Sonst in dieser Zeit nur kleine Stadtfahrten, es fehlt an Geld. Volkssprache des Dritten Reichs? Ich muss auch Heil Hitler machen, sagte Johanna Krüger, und als wir lachten, so nenne man das allgemein in der Limburger Gegend. Erinnerungen aus der Kinderzeit. Zweimal habe ich mich besonders und unendlich beschämt gefühlt, nein, dreimal. Erstens Reise Bromberg-Berlin 1890, meine erste Reise. Im Coupé eine Familie mit kleinem Kind, auf dem Örtchen ein Topf für das Kleine. Ich gehe erwachsen auf das Örtchen und benutze für die kleine Angelegenheit den Topf, im Glauben, dazu und für alle sei er da. Zweitens, in der Sechsta. Ich habe am dunklen Wintermorgen zwei verschiedene Strümpfe angezogen. Die Mitschüler lachen mich aus. Ich habe mein Taschentuch vergessen, lese stehend in der Schulbank vor und halte das Buch immer höher vor die Nase. Der Lehrer schimpft, die Schüler lachen. Drittens, etwas später, Georgs junger Schwager, ein sehr langer, sehr christlicher, damals sagte man noch nicht arischer Junge, wird mit mir zusammen ins Sedan-Panorama geführt. Ich schäme mich so, zu sagen, was Not tut, dass ich die Hosen nass mache. Was ist natürliches Ehrgefühl? Was ist natürliches Schamgefühl? Und dann bist du tot, dann bist du tot. Wie gern möchte ich einmal die Vita Mea schreiben. Aber erst das 18. Jahrhundert? Und dann die Sprache des Dritten Reichs oder gar dreier Revolutionen und dann bist du tot. 18. Januar, Montag. In dieser Woche hoffe ich, den Emil-Abschnitt zu beendigen. Wiederum gehen mir ständig mit dem Rousseau zugleich allgemeinere Gedanken durch den Sinn. Zur Sprache des Dritten Reichs und darüber hinaus. Dass Nationalliteraturen oder das nationale Element in den Literaturen zur Bedeutungslosigkeit und Engstirn- und Lügengefahr der Heimatkunst herabgesunken sind, dass dem geistigen Zusammenschmelzen der Welt Radio, Film, Flugzeug zugrunde liegen, dass man hier Technisches und Geistiges, Körper und Seele nicht mehr trennen kann. Dann die ewige Mission, die ewige Vorkämpferschaft des jüdischen Geistes. Jetzt hat die Gottesgeisel Hitler für eine neue weltweite Diaspora gesorgt. Georg schreibt aus Newtonville, Betty und Wolfgang schildern ihr Erleben in Cleveland, Ohio. Ich bitte Georg um Empfehlung für Tokio. Mutter Schaps erzählt von ihrem Neffen in Sacramento. Sie erzählt, dass Blumenfeld in Lima Eignungsprüfungen für Aviatiker anstellt. Wer will noch den Weg der Internationale aufhalten? Nicht im politischen Sinn und doch auch im politischen Sinn. 24. Januar, Sonntag. Es wird ringsum gestorben. In diesen Tagen zuerst Praetorius, der kleine biedere Baumeisterhandwerker mit der unausstehlichen Frau, der unser Haus gebaut hat und in besseren Zeiten zu Ende bauen sollte. Er ist 71 geworden und wir kannten ihn wohl ein gutes Dutzend Jahre. Dann kam gestern die Nachricht, dass ich Kalix erschossen habe. Ich habe den Hund nie gesehen, aber jahrelang seine schmutzige Verfolgung gefühlt. Er war hier Bürgermeister, bekannt als verkommenes Subjekt, allgemein verhasst und gefürchtet. 28. Januar, Donnerstag. Der Fall Kalix ist ungemein charakteristisch. Der Bürgermeister, vor dem Lederreisender, war schon im vorigen Jahre längere Zeit aus dem Amt. Damals hieß es mit ominösem Grinsen, krank, kommt wohl nicht wieder. Es sollten Sittlichkeitsaffären im Spiel sein. Jetzt bei seinem plötzlichen Verrecken sofort undique, Selbstmord oder erzwungener Selbstmord. Dann stand in der Zeitung der ehrenvollste Nachruf für den ganz alten Kämpfer, der einem tragischen Unglück erlegen sei. Er habe zwei Polizisten zu einem Dienstgang einen Revolver überreicht. Die Waffe habe sich entladen und ihn sofort getötet. Dann kam die Schalenfrau. Mein Mann, Eisenbahnarbeiter, sagt, den haben die beiden Polizeier gezwungen, sich zu erschießen. Dann Kaufmann Vogel, der Dölschens Begebenheiten und Vox Populi aus dem FF kennt. Selbstmord war es bestimmt, aller Wahrscheinlichkeit nach erzwungener. Sittlichkeitsaffären. 11. Februar, Donnerstag. Emil-Kapitel ganz fertig. Ich schrieb Herrn Wengler, von dem ich Monate nicht gehört, ob der mir aus der Seminarbibliothek die kritische Ausgabe des Eloise entleihen könne. Er kam am Sonntagnachmittag her. Er wage es nicht, das neue Beamtengesetz sei zu streng, deutschblütige Menschen und so. Es war tapfer, dass er mich überhaupt besuchte. So wird die Abgeschiedenheit jeden Tag schlimmer. 27. März, Sonnabend, morgen Ostern, wahrscheinlich Weiße. Gestern wurde der Rousseau ganz fertig, druckfertig mit allen Anmerkungen. Nun kann er verpackt werden und modern. Von Woche zu Woche geraten wir in größere Enge. Mein Anzug reißt, unsere Wohnung starrt vor Schmutz, im Haus und Garten ist nichts fertig und ich rechne mit jedem Pfennig. Wir sind so proletarisiert und eingeengt, dass ich mir oft wünsche, nicht mehr aufzuwachen. Aber ich habe Angst vor dem Tod und ich will auch nicht kapitulieren. Ich weiß keinen Ausweg. Das Auto aufgeben heißt Eva einsperren. Trotzdem hat Johanna Krüger recht, die uns nach ihrem Besuch im Januar schrieb. Es ist ihnen so vieles geblieben. In unserer großen Einsamkeit sind wir uns vielleicht noch näher als in früheren Jahren. Das Hübscheste am Tag ist das abendliche Vorlesen. Ich las heute im Richard M. Meyer den Fontane-Abschnitt. 15. April, Donnerstag. Wer schreibt die jämmerlichste Alltagsmisere in seinen Memoiren? Ich hatte wohl bis zu meinem 40. Jahr immer wohlgeschnittenes Zeitungspapier auf dem Örtchen. Die Krepprolle war der im Hotel genossene Luxus. Dann gewöhnte ich mich an die Röllchen im eigenen Haus. Ich kann sie nicht mehr entbehren. Aber die paar Pfennige, die sie kosten, summieren sich und lasten. Ich rauchte früher Pfeife. Ich gewöhnte mich an Zigarren, dann an Zigarillos. Ich zahlte 6 bis 8 Pfennige dafür. Es gibt jetzt keine billigeren Zigarillos als die zu 4. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht zur Pfeife zurückkehre. Sie entzündet mir Gaumen und Zunge. Ich treibe mit schlechtem Gewissen den 4-Pfennig-Luxus. Mein zerrissener Hausanzug? Es kommen Leute zu mir und betteln um eine alte Hose. Ich habe ja Villa und Auto. Das Tragikomische wird ein besonderer Abschnitt in meiner Vita. 25. April, Sonntag. Wie sie Deutschland größer noch nicht erlebt hat. Am 20. hieß es auf besonderen Poststempeln und in den meisten Artikeln des Führers Geburtstag. Ein immer wiederkehrendes Wort, erleben. Wenn irgendein Gauleiter oder SS-Führer irgendeiner der kleinen und kleinsten Untergötter spricht, so hört man nicht seine Rede, sondern erlebt sie. Eva sagt mit Recht, das war schon vor dem Nationalsozialismus da. Gewiss, es ist in den Strömungen zu finden, die ihn schufen. Sussmann fragt in einem Brief nach meiner Sprachstudie. Ich schrieb, ihr Motto werde lauten »In lingua veritas«. Sehr aushäusiger Tag. In Freital im Kapitol, Film der Shell-Gesellschaft, Deutschland ist schön. Sie bauen ihre ganze Reklame auf ihre Tourenkarten. Wunderschöne Bilder. Dicht beim Kapitol auf freiem Platz an der Weißeritz steht ein Jugendheim. Da war ich vorgestern Vormittag zur militärischen Vormusterung des Bocks. Am Abend um 8 in der Sophienkirche, in der Köhlers getraut wurden, zu einer Abendmusik von Dietrich Buxtehude. 12. Mai, Mittwoch. Was uns im Augenblick am meisten beschäftigt, ist die Fahrt nach Berlin. Grete hat wieder und wieder beschworen, also entschlossen wir uns. Ich bin auf diese erste Reise, nicht Ausflug, im Auto wie ein Kind gespannt. 22. Mai. Endlich gegen 11 kamen wir in Fahrt. Die Königsbrücker Waldstrecke ist immer wieder herrlich. Das Ausgreifen können auf langen, ebenen Geraden macht mir immer wieder Vergnügen. Für Cottbus war Evas Mittag vorgesehen, die Straße führte am Stadtrand vorbei. Dann also Guben, die Straße bog aber vorher ab. Wir hielten endlich an einem richtigen Dorfgasthaus. Mittagszeit vorbei, alle Räume leer. Es gebe noch Klöße, allenfalls ein bisschen Fleisch dazu. Es erschien ein Teller Suppe, ein riesiger Teller Kalbsbraten, eine Schüssel mit 5 Klößen, Kompott und Glibber und all das kostete 1 Mark. Und mein Kümmel kostete 30 Pfennig. Dann weiter nach Frankfurt. Großstädtisch und elegant. Mächtige Kirche, aber das Schönste die Oderbrücke. Wirklich ein breiter Strom, nicht bloß Fluss, prachtvoll mit den grünen und sandweißen Inseln. Wir gingen ein wenig durch die Straßen, waren ein paar Minuten in der Marienkirche. Abfahrt nach 5. Die Gegend wurde märkischer. Müncheberg, endlich Strausberg. Grete sehr gealtert, 69 Jahre, schwer am Stock gehend, aber eigentlich doch sehr rüstig und agil. Ihre Wirtsleute, alte Siedler, umhegen sie förmlich, scheinen freilich auch in hohem Maße von ihr zu leben. Grete spielt oder lebt, wer kann da trennen, Aufgehen in der Natur und letzte Freuden einer halbgelähmten und gänzlichen Einsiedlerin. Ein Gemüse- und Obstgarten, eine Hühnerzucht, alles nur durch Drahtgeflecht vom Kiefernwald geschieden, Hühner und Grete haben freien Auslauf da hinein. Dann ist da die Mutter der Frau, bisschen Waldhexe, 88 Jahre, taub, geschwätzig, idiotisch, neugierig, Esswaren stehlend und versteckend, von ihren Kindern grob behandelt. Ich, alte Mutter, war mehrere Jahre in der Trinkeranstalt Buch, wurde kostenhalber vor einiger Zeit zurückgeholt. Am letzten Wahltag erschienen SA-Leute, um sie zur Urne zu bringen. Sie glaubte, man wolle sie wieder gewaltsam nach Buch transportieren, schrie und sträubte sich, wurde gewaltsam ins Auto geschleppt. Dort zeigte man ihr, wo sie ein Kreuz hinmalen solle, schenkte ihr ein Glas Wein und brachte sie dann im Zustand der Seligkeit nach Hause. So gehört sie zu den 99% Deutschen, die den Führer gewählt haben. Am anderen Morgen nach Landsberg. Gute, glatte Fahrt. Sehr ärgerlich war mir nur, dass Grete später allen Ernstes fragte, ob ich auch fahren könne, wenn ich allein sei und Eva nicht ständig dirigiere. Achtung, Kurve oder mehr rechts und so weiter. Ich ging durch lange Strecken mit 60, 70 Kilometern. Dennoch brauchten wir fast 3 Stunden bis Landsberg. Ich bin 35 Jahre nicht da gewesen. Es war mir eine völlig fremde, normale Mittelstadt. Grete zeigte mir ein Haus in der Bergstraße, in dem ich geboren wurde. Eine Ecke dabei, wo die Kinderfrau mit mir auf einer Bank gesessen, sie schwelgte immerfort in Erinnerungen. Wir dachten schon an die Rückfahrt, als uns eine alte Dame beim Schleiermacher-Denkmal fragte, wo der Wagen herkomme. Grete kam mit ihr ins Gespräch, ihr Vater war bekannter Stadtbaumeister, ihre Zwillingsschwester mit Grete befreundet. Es war mir peinlich, dass Grete mit ihrem Namen zurückhielt. Und wenn schon nicht Arier. Nicht wir brauchen uns zu schämen, die wir Landsberg in den Brockhaus gebracht haben. Wir fuhren um 16:30 aus Landsberg heraus, um 19:30 wieder im Quartier. Mittwoch noch einmal in der Laube gefrühstückt. Nun die 35 Kilometer nach Berlin. Wir rollten die Frankfurter Allee hinab und dann fing am Alexanderplatz das große Treiben an. Hier ist der Musikexpress des Deutschlandsenders. Fahren mit die Reichssender Hamburg und München. Und Sie hören das Stammorchester des Deutschlandsenders. Ich kam gut am Schloss vorbei und in die Linden. Ungeheurer Eindruck, nicht der Straße, sondern des Riesenverkehrs. Die Wagen in der Fahrbahn zu vieren nebeneinander. Man muss auf den Zentimeter Strich halten. Ich kam gut durch, aber mir rannen die dicken Schweißtropfen herunter. Immer ein Stückchen rasch im Getriebe vorwärts, dann stoppen. Ich fand erst nicht die Verkehrslampen, die klein und versteckt seitlich brennen. Einmal hielt ich im letzten Augenblick. Ein Schupo im weißen Rock kam warnend an mich heran, sehr höflich und väterlich mahnend, als er die auswärtige Nummer sah. Wir fuhren durch das Brandenburger Tor, die Charlottenburger Chaussee und in die unbekannte westliche Weite. Wir waren am Funkturm, fuhren 2-mal über die Halenseebrücke, bis wir endlich die Gudowa-Straße fanden. Überall schönste Villenstraßen, überall Straßen mit schönsten Mietshäusern und doch grün gebettete und grün durchzogene Straßen. Diese riesige Ausdehnung. heftig. Die Weltstadt. Ich weiß nicht, ist Berlin wirklich so gewachsen oder bin ich so verbauert? Jedenfalls war ich förmlich fasziniert und der ungeheure Eindruck der Stadt verstärkte sich immer mehr. Zwischen Kaffee und Abendbrot ging ich mit Jelski ein paar Schritte spazieren. Zum Kaffee war Sussmann da gewesen. Nach dem Essen erschien Heinz Machold mit seiner zweiten Frau. Es wurde natürlich und unvermeidlicherweise viel politisiert. Und da Jelski immer noch die Nazis ein wenig in Schutz nimmt und den Kommunismus fürchtet, ohne die Identität zu merken, so gerieten wir einmal hart aneinander. Aber ich stellte mit Entzücken fest, dass die früher so pessimistische Judenheit jetzt zuversichtlich gestimmt ist. Es soll sehr schlecht um die Regierung stehen, wirtschaftlich und was die Stimmung im Lande anlangt. Martha hatte die Nacht zuvor einen handschriftlich in Berlin kursierenden Brief abgeschrieben, den Thomas Mann zu Neujahr in einer Schweizer Zeitung veröffentlicht hat. Antwort auf die Entziehung seines Doktordiploms und auf seine Ausbürgerung. Ich las den Brief am nächsten Morgen, furchtbar schroff und verächtlich. Aber mehr als der Inhalt erregte es mich, dass dieser Brief überall auf solche Weise kursiere. Als ich dem Kaufmann Vogel hier erzählte, die Stimmung in Berlin sei schlecht, war ihm das längst bekannt und er fügte hinzu, in München koche es ungleich mehr. Um 12 wieder bei Jelskis, zum Déjeuner zu Sussmann in die Bayreuther Straße. Sussmann nahm uns sehr freundlich auf, bewirtete uns, zeigte seine Markenalben, schenkte mir viele Stücke und eine Pinzette. Ich sagte nachher herzensroh zu Eva, zum wirklichen Markensammeln müsse man verwitwet sein. Um 13:30 Abfahrt. In Wusterhausen ein Wald von Funktürmen. Eva zählte auf einem Platz 15. Es sah ganz merkwürdig aus, wie die durchbrochenen Stahlkonstruktionen in den Dunst aufstiegen und darin zu verschwinden schienen. Dann in einem kleinen Park das Schloss des Tabakkollegiums, eigentlich zwei aneinander gebaute Giebelhäuserchen, vorn vor der Berührungslinie ein Rundturm. Ich muss noch nachholen, dass wir auf eine riesige Sendeanlage gestoßen waren, dicht bei einem Truppenübungsplatz. Auch begegneten wir fahrenden Flugzeugabwehrgeschützen, die wie übergroße Brigantengewehre auf alten italienischen Bildern aussahen. Alles um Wusterhausen herum machte einen militärischen Eindruck. Fliegerei und Radio gewaltig im Kriegsdienst. In Lübben gegen 6 Uhr Halt. Nach 10 in Dresden. Um 10:30 zu Haus. Im Ganzen also eine völlig gelungene und höchst inhaltreiche Reise, landschaftlich, fahrtechnisch, verwandtschaftlich, politisch gleichermaßen interessant. Haupteindruck bleibt Berlin und der handschriftliche Thomas Mann. 23. Mai, Sonntag. In unserem Garten größte Blütenpracht. Rhododendron, Azaleen, Tulpen, Iris, Kornblumen, erste Rosen, Grasnelken. Blassblaue Saponaria, ein Schneeball, ein Rotdorn. Rot, gelb, blau, weiß, ungemeinste Buntheit. Für die Sprache des Dritten Reichs muss ich auch darauf achten, wie seine Ausdrücke in unpolitische Literatur und Übersetzungen eindringen. 11. Juni, Freitagabend. Seit Tagen geradezu entnervende Hitze, über 30 Grad im Schatten. Dazu heute wieder wie im vorigen Herbst Schikane der Gemeinde wegen des unordentlichen Gartens. 3 Mark Strafe, Drohung mit Paragraphen. Ich bin ganz hilflos dieser gewollten Bösartigkeit gegenüber. Dazu die Reglosigkeit der politischen Atmosphäre. Alle Tage Artikel über das glückliche, einige, von Arbeitslosigkeit befreite Deutschland. Alle Tage Frieden. 20. Juni, Sonntag. Gestern ging der ganze Tag durch Besorgungen drauf. Heute bin ich durch eine böse Migräne gehemmt und bin zu aufgesammelter Korrespondenz übergegangen. Die Migräne rührt von dem Abendbesuch bei Frau Schabs her. Es war ihre verwitwete Schwägerin da, die mir den Rousseau aus der Bibliothek ihres Mannes geschenkt hat. Sie erzählte, er habe sich mit 50 Jahren aus seinem Beruf zurückgezogen und ganz seinen Interessen gelebt. Ich merkte für mich an, Typus Herr Karl Kaufmann, Schuhfabrikant Dresden, jetzt Tel Aviv. Solches Typisieren und sofortiges Einreihen ist Alterszeichen. Ein anderes gewiss allgemeines Alterszeichen. Als ich nach Dresden kam mit 38 Jahren, distanzierte ich mich innerlich von Kollegen, von sehr vielen anderen Menschen ebenso in dem Gefühl, sie sind alt, empfinden unmöglich wie du. Jetzt heißt das gleiche Distanzgefühl 100-mal, sie sind jung, sie empfinden unmöglich wie du. Ich glaube, jeder Mensch halbiert ganz instinktiv und naiv die gesamte Menschheit in alt und jung und rechnet sich bis zu irgendeinem Moment zur einen, dann zur anderen Hälfte. Bei Frau Schabs war es ein hübscher Abend. Im Villengarten nebenan gab es ein Gartenfest mit großem Feuerwerk. Wir waren von der Diele aus entzückte Zaungäste. Frau Schabs Radio brachte Götterdämmerung aus der Wiener Oper. Die Rezitative kamen mir merkwürdig steif und 300 Jahre entfernt vor. Auf elektrisch betriebenen Grammophonplatten hörten wir prachtvoll Lieder von Richard Strauss und La Traviata. Um 12 durch die Stadt im Bock nach Hause. 28. Juni, Montag. Am Montagmorgen waren wir bei den letzten Vorbereitungen zur Nordseefahrt. Da erscheint um 8 der Gemeindegärtner. Kontrolle, ob der Rasen gesäubert. Ich zeige ihm, dass alles geschnitten ist. Er greift irgendwo in den Boden. Hier ist noch Unkraut. Ich muss das melden. Man wird Ihnen zwangsweise Arbeiter herschicken. Ich? Was verlangen Sie eigentlich? Der Garten muss für ein paar hundert Mark von Fachgärtnern durchgearbeitet werden. Ich? Wo soll ich das Geld hernehmen? Man hat mich doch aus dem Amt geworfen. Er, ein gutmütiger, einfacher Mann, dem nun die Augen aufgehen. Ach, Sie sind wohl nicht Arier? Jetzt war ihm der Zusammenhang und die Unausweichlichkeit der Schikane klar. Es tue ihm leid, aber wenn er anders berichte, dann komme eine Oberkontrolle und er verliere sein Amt. Ich habe es nicht gewagt, unter diesen Umständen zu fahren. Telegramm an Grete, zu Weller. Der war mittags hier und abends unterschrieb ich ihm einen Vertrag. Der Garten wird ganz durchgearbeitet. Preis 400 bis 500 Mark, Raten monatlich 50 Mark. Das bedeutet für uns viele Monate äußerste Enge und es bedeutet keineswegs, dass ich nun vor weiterer Schikane Ruhe habe. Etwas findet man immer, wenn man finden will. Und man will. 19. Juli, Montag. Eben ist der Vauvenargues als ganz druckfertig abgelegt und ist wirklich ein ganz eigenes und gelungenes Stück Arbeit. Ich könnte auch mit ein paar Maximen aufwarten. Zurück zur Natur bedeutet die höchste Unnatur. Industriearbeiter, Ästhetiker und so weiter können der Natur viel näher stehen, tun es hundertmal als der Bauer. Keine menschliche Tätigkeit ist an sich naturnäher oder naturferner als irgendeine andere menschliche Tätigkeit. Wenn Politiker die Landarbeit idealisieren, heucheln sie immer. Niemals hat Rousseau derart triumphiert und niemals ist er derart ad absurdum geführt worden wie heute. Die posthume Entlarvung Rousseaus heißt Hitler. Guten Abend. Mein Name ist Heidene. Ich freue mich. Ich heiße Leopoldine. Wir haben das Kino am Freiberger Platz neu entdeckt. Es hat das naivste Publikum, es ist billiger, hat gutes Programm und den bequemsten Parkplatz, einen wirklichen Hafen. Wir sahen dort den frühesten und berühmtesten Film der Wessely, Maskerade. 26. Juli, Montag. Am Sonnabend schreiben der Diskontobank geheimnisvoll, es liegt für Sie ein Betrag bereit. Es waren wieder 500 Mark aus Georgs Sperrkonto und also wieder ein paar dicke und wohltätige Tropfen auf dem sehr heißen Stein. 17. August, Dienstag. Im Stürmer, der an jeder Ecke aushängt, sah ich neulich ein Bild, zwei Mädchen im Seebad, Badekostüm. Darüber für Juden verboten, darunter, wie schön, dass wir jetzt wieder unter uns sind. Da fiel mir eine längst vergessene Kleinigkeit ein. September 1900 oder 1901 in Landsberg. Wir waren in der Unterprima 4 Juden unter 16, in der Oberprima 3 unter 8 Klassenschülern. Von Antisemitismus war weder unter den Lehrern noch unter den Schülern Sonderliches zu spüren. Genauer, rein gar nichts. Ich wusste nur, dass ein Jude weder Verbindungsstudent noch Offizier werden konnte. Am Versöhnungstag nahmen also die Juden nicht am Unterricht teil. Den nächsten Tag erzählten die Kameraden ohne alle Bösartigkeit lachend, so wie das Wort bestimmt auch von dem durchaus humanen Lehrer nur scherzend gesprochen wurde, Kufall, der Mathematiker, habe zu der verkleinerten Klasse gesagt, »Heute sind wir unter uns.« Das Wort nahm in der Erinnerung eine geradezu grausige Bedeutung für mich an. Es bestätigt mir den Anspruch der NSDAP, die wahre Meinung des deutschen Volkes auszudrücken. Und immer mehr glaube ich, dass Hitler wirklich die deutsche Volksseele verkörpert, dass er wirklich Deutschland bedeutet und dass er sich deshalb halten und zurecht halten wird. Womit ich denn nicht nur äußerlich vaterlandslos geworden bin. Und auch wenn die Regierung einmal wechseln sollte, mein innerliches Zugehörigkeitsgefühl ist hin. 12. September, Sonntag. Evas Zahnaffäre liegt sehr gräulich vor mir. Ich mag diese Narkose gar nicht. Ich sehe voraus, dass es mit dem Gebiss dieselbe Sache wird wie vor Jahren mit der Schuheinlage. Und dann der politische Ekel. Überall unterwegs die Tafel, Juden unerwünscht. Und jetzt, während des 5. Parteitages die erneute Aufpeitschung des Judenhasses. Die Juden sind das Volk der Verbrecher, alle Verbrechen gehen auf den Juden zurück und das Volk ist so dumm, dass es alles glaubt. Gewiss, jeder schimpft, aber jeder hält brav still und die Masse glaubt schließlich alles. Die ganz brave, aufgeweckte und gar nicht lampfromme Frau Kämlein sagt mir, lieber hungern als Kommunismus. Als wir hier bauten vor dem Dritten Reich, rief einer über den Zaun, ihr baut, aber darin wohnen werden wir. Und in Russland wird so viel gehungert und gemordet, bei uns fließt doch weniger Blut. Ihr baut, aber darin so wohnen denken bestimmt 99 unter 100. 24. September, Freitag. Scheußliches Herbstwetter, scheußliche Depression in allen Punkten und dabei fortwursteln. 25. September, Sonnabend. The dirigible Hindenburg was crossing the Atlantic in less than 48 hours. It was drizzling that April night at Lakehurst. It's terrible. Get out of my face. In den letzten Wochen zwei sehr hübsche Filmabende. Mississippi-Melodie, durchdringend amerikanisch in Musik, Tanz, Humor, Prügelei, Gummikauen. Die Stimme des Herzens, Gigli-Film, durchdringend italienisch im Gesang. Ich begann heute die furchtbar langweilige Morelli-Lektüre. Wer macht Geschichte? Wer erkennt den wahren Ablauf? Hitler soll in Nürnberg gesagt haben, es sei vielleicht notwendig gewesen, dass wir den Weltkrieg verloren. Denn sonst hätte der Nationalsozialismus nicht entstehen können. 28. November, Sonntag. Tageslauf, aufstehen um 7 bei Dunkelheit, der Ofen, Frühstück machen, keine Zeit zum Abbrausen. Eva liegt noch immer den halben Vormittag. Wenn ich sie und mich versorgt habe, lese ich bis gegen 11 vor. Dann steht sie auf und ich bin so müde, dass ich für 20 bis 30 Minuten einschlafe. Von rund 11:30 bis 13:30 sitze ich nun mit ungezählten Zigarillos an der Studienlektüre. Dann mache ich mich fertig, dann mache ich den Kaffee, dann räume ich ab. Dann bin ich wieder todmüde, gehe wieder auf die Matte und dann kommen eben nochmal 2 Arbeitsstunden, sofern wir nicht in die Stadt fahren oder ich nicht mit Herzbeschwerden den Park hinunter und hinaufschleiche, um Einkäufe zu machen. Nach dem Abendbrot legt sich Eva gleich hin. Ich lese vor, fülle den Ofen auf, lese wieder vor, bis sie einschläft, schmökere bis 11:30 für mich und gehe schlafen. Auch wird der Kater versorgt und meist findet sich auch noch draußen irgendein hungriges Katzentier an. 28. Dezember, Dienstag. Am 24. kam nach mehreren Frosttagen plötzlich Tauwetter. So fuhren wir wie im vorigen Jahr nach Wilsdruff einen lebenden Baum kaufen, der dann hier eingesetzt werden soll, ebenso wie der vorjährige. So hatten wir ein ganz erträgliches Weihnachten. Wir tranken ein kleines Fläschchen Schnaps und fühlten uns ganz passabel. Ich hatte diese Tage sehr gefürchtet, denn es geht uns schlecht. Es gab uns einen besonderen Stoß, dass nun auch Gerstle Salzburgs auswandern. Die Fabrik Webers Kaffeegewürz wurde an Katreiner verkauft. Gerstle hat sie von seinem Vater geerbt und 28 Jahre lang geleitet. Er hat den Krieg als Offizier mitgemacht. Aus dem aufgelösten Haushalt bekamen wir viele Blumen, wie von Blumenfels und Isakowitz, darunter einen ungeheuren Gummibaum. Gerstle gab mir die Adresse eines Londoner Bankiers, Bacharach. Ich schrieb ihm, aber ich werde nicht fortkommen. Es ist auch sicher gegen Evas innersten Willen. Siehe den eingepflanzten Weihnachtsbaum. Die Einsamkeit wird immer lastender. Aus Berlin muss Berthold Meyerhof fort. Johannes Köhler hat mir weder zum Geburtstag noch zu Weihnacht, wie sonst seit Jahren immer, gratuliert. Ein Jahresresümee 37 ist wohl unnötig. Die famosen 95 Seiten des Rousseau-Bandes, die Sommerfahrt nach Berlin, zur See und ins Riesengebirge, das fürchterliche Stillstehen der Zeit, das hoffnungslose Vegetieren. Im Hauptbahnhof zu Mönch, Benito Mussolini, im ganzen deutschen Lande, den München der Stadt der Freude, den München der Stadt der deutschen Kunst. 1938. Deutsche Lieder, die im deutschen Volksempfinden fest verwurzelt sind, haben die Kinzler Uhrenfabrik für ihre neuen Gongs gewählt. Hören Sie den deutschen Gong, Halbstundenschlag. So wird erste deutsche Volkswahl eine zusätzliche gewaltige Steigerung der deutschen Motorisierung mit sich bringen. 8. Januar, Sonnabend. Die erste Woche war durch das Wetter bestimmt. Ungeheure Schneefälle, ständiges Bemühen, einen Fußweg offen zu halten. Morgens ging ich ein paar Mal mit dem Schneeschieber unsere Zaunfront entlang. Es verursachte mir derartige Herzbeschwerden, dass ich die eigentliche Reinigungsarbeit Eva überlassen musste. Johannes Köhler, von dem ich seit dem Sommer nichts mehr gehört habe, hat auch zu Neujahr nicht gratuliert. Am 4. schrieben wir ihm einen Glückwunsch. Es kam keine Antwort. 18. Januar, Dienstag. Am Freitag war Berthold Meyerhof bei uns. Anfang März geht er mit seiner Frau nach USA, aus dem ganz Hoffnungslosen ins Ungewisse. Er sagt, überall, wo er hinkomme, habe er den Eindruck von 1918. Aber er kann nicht warten und will es auch nicht. Sein früher ernstlich vorhandener, vom Vater ererbter Patriotismus ist ausgerottet. Er sehnt sich danach, Amerikaner zu werden. Ich selber empfinde ebenso. Was auch kommen mag, ich werde nie wieder zutrauen, nie wieder Zugehörigkeitsgefühl haben. Es ist mir sozusagen retrospektiv ausgetrieben. Zu vieles, was ich in der Vergangenheit leicht nahm, halte ich jetzt für gemeingermanisch und typisch. Der Superlativismus, der ein besonderes Kennzeichen der Sprache des Dritten Reichs ausmacht, ist anders als der amerikanische. Die USA-Leute prahlen in einer kindlichen und frischen Weise, die Nazis tun es halb größenwahnsinnig, halb in krampfhafter Autosuggestion. Eines ihrer Lieblingsworte ist ewig. Wir haben, sagte Ley gestern, bei der Einweihung etlicher Hitlerschulen den Weg in die Ewigkeit gefunden. 31. Januar, Montagabend. Von zwei Seiten, aus Berlin, aus Dresden, hörte ich das Gleiche, verbürgt und nicht etwa als Witz. Bei Prüfungen in Schulen oder bei Lehrlingen wird die weltanschauliche Fallenfrage gestellt: Was kommt nach dem Dritten Reich? Die Antwort muss sein: Nichts. Es ist das ewige Deutschland. Es ist in den zwei mir berichteten Fällen vorgekommen, dass die armen Jungen ganz unschuldig antworteten: Das Vierte Reich. Beide fielen ohne Berücksichtigung ihrer eigentlichen Leistung glatt durch. Beim Abschiedsessen bei Frau Schaps sagte neulich der alte Amtsgerichtsrat Moral, er lese prinzipiell keine Romane, weil sie doch Lügen brächten. Wahrhaftig, das sagt ein alter jüdischer Richter und sonst ganz netter Mann im Jahre 1938 mit seelenruhiger Überzeugung. Ich, in den Romanen sei oft mehr Wahrheit als in der Historie. Protest. Ich, von zweien eines, entweder der Historiker ist nicht persönlich dabei gewesen, dann muss er sich auf Dokumente stützen und weiß also nichts absolut genau, muss subjektiv auslegen. Oder er ist dabei gewesen, dann weiß er erst recht nichts vom objektiven Sachverhalt. Wie kommt Geschichte zustande? Was weiß ich von selbst erlebter Geschichte? Ich war im Kriege, ich habe die Revolution und das Dritte Reich aus allernächster Nähe erlebt. Que sais-je? Und wer weiß mehr? Und wer waren die wirklichen Weltbeweger in alledem? Wahrhaftig Hitler und Goebbels? Man könnte fromm werden oder sehr unfromm, denn irgendwas oder irgendwer schiebt das alles, die Menschen selber bilden sich bloß ein, selber die Beweger zu sein. Und jeden Tag von Neuem und jeden Tag stärker bewegt mich die triviale Antithese, so Ungeheures wird geschaffen, Radio, Flugzeug, Tonfilm, und die irrsinnigste Dummheit, Primitivität und Bestialität sind nicht auszurotten. Alles Erfinden läuft auf Mord und Krieg hinaus. Entsetzliche Geldknappheit, buchstäbliche Abgerissenheit, meine Joppe löst sich auf, meine Handschuhe sind nur noch schwach zusammenhängende Löcher, meine Strümpfe ebenso. Trotzdem in den letzten Tagen zweimal im Kino. Der Opernfilm Gigli Jeputari, Mutterlied, sehr rührselig. Gestern also die Habanera mit Sarah Leander, geradezu erschütternd gut. 19. Februar, Sonnabend. Gerade aus diesem Grund ist die Produktion des deutschen Volkswagens eine Notwendigkeit. Gestern, als Hitler die Autoausstellung in Berlin eröffnete und von dem Wirtschaftsaufschwung und den Fehlern und Verbrechen der früheren Regierung sprach, ging mir das Grundprinzip der gesamten Sprache des Dritten Reichs auf. Das böse Gewissen, sein Dreiklang, sich verteidigen, sich rühmen, anklagen. Niemals ein Moment des ruhigen Aussagens. Vor dem Habanera-Film sahen wir neulich Zeitrafferaufnahmen aus dem Leben der Pflanzen, Abwehr, Schlaf und so weiter. In Erinnerung daran, es gibt nicht die Linie, vegetative Unbewusstheit, instinktives Leben, Bewusstes, sondern den Kreis, unbewusst, bewusst, wieder unbewusst, denn zuoberst im Geistigen steht die Inspiration und ist ein genauso unbewusster Vorgang wie das Wachsen der Haare. Aber das sagt nichts gegen die Vernunft aus. Sie hat doppelte Stellung, einmal in diesem Kreis und einmal über diesem Kreis. Nur sie erfasst, erkennt, meistert. Unbewusstheit, Gefühl, Inspiration, Naturhaftigkeit und so weiter und so weiter. Ohne sie ergibt in der Kunst Gestammel und Unkunst, im Leben Willkür, Zerstörung, Guillotine. Das muss einmal ins Schlusskapitel meines 18. Jahrhunderts. 20. März, Sonntag. Ganz dem kommt das Auto, ganz nahe ist der Führer. Sieg heil, Sieg heil, unser Führer in Linz. Die letzten Wochen sind die bisher trostlosesten unseres Lebens. Der ungeheure Gewaltakt der Österreich-Annexion, der ungeheure Machtzuwachs nach außen und innen, die wehrlos zitternde Angst Englands, Frankreichs und so weiter. Wir werden das Ende des Dritten Reichs nicht erleben. Seit 8 Tagen wehen die Fahnen, seit gestern klebt an jedem Pfeiler unseres Zauns ein breiter gelber Zettel mit David Stern, Jude. 30. März, Mittwochabend, Legendenbildung mitten im 20. Jahrhundert. Der Kaufmann Vogel erzählt mir allen Ernstes und ernsthaft entsetzt, was bestimmt wahr und verbürgt sei. In Berlin bringe ein Mann seine Frau zur Entbindung in die Klinik. Über dem Bett hängt ein Christusbild. Der Mann: Schwester, das Bild muss weg, mein Kind soll nicht als erstes einen Judenjungen sehen. Der Mann geht. Am Abend telegrafiert ihm der Arzt: Sie haben einen Sohn, das Bild brauchte nicht entfernt zu werden, das Kind ist blind. 10. April, Sonntagnachmittag. Heute die Wahl, der Tag des Großdeutschen Reiches. Gestern Abend Glockengeläut 1 Stunde lang, hineingemischt ein Rauschen, offenbar das Radio übertragene Läuten der Wiener oder Berliner Glocken. Dazu das Rauchrot der Fackelzüge über der Stadt, illuminierte Fenster selbst hier oben in unserer Einsamkeit. Seit Tagen tritt das Gottesgnadentum immer deutlicher hervor. In der Zeitung immer wieder: Er ist das Werkzeug der Vorsehung, die Hand muss verdorren, die Nein schreibt. Die heilige Wahl. Ich frage mich jetzt oft nach Dingen, die mir 50 Jahre selbstverständlich waren. Hauptsache für die Tyrannis jeglicher Art ist das Unterdrücken des Fragetriebs. Und das ist so leicht zu machen. Wenn ich, Professor und so weiter, lebenslang auf Denken geschult, mir so viele Fragen und so viele naheliegende Fragen durch 50 Jahre nicht gestellt habe, wie soll dann das Volk aufs Fragen kommen? 3. Mai, Dienstag. Gestern haben wir 74 Mark in der Lotterie gewonnen. Gleich wurden Pläne des Verjubelns in Alkohol und Benzin gewälzt. 29. Juni, Mittwoch. 34 Jahre. Wir könnten einen 12-jährigen Enkel haben. Wir sagen uns beide, Gott sei Dank, das nicht. Wir saßen ganz still, da der Wagen nun doch in Generalreparatur musste, was mindestens 3-monatiges Abstottern bedeutet. Aber er ist unser letztes Stückchen Freiheit. Den Vormittag verbrachten wir mit der Ausfüllung der Formulare, Vermögensaufstellung der Juden. Was will man mit dieser Aufstellung? Wir sind es so gewohnt, in diesem Zustand der Entrechtung und des stumpfen Wartens auf weitere Schandtaten zu leben. Es regt uns kaum noch auf. 24. August, Mittwoch. Vor 5 Minuten habe ich das eben veröffentlichte Gesetz über die jüdischen Vornamen gelesen. Es wäre zum Lachen, wenn man nicht den Verstand darüber verlieren könnte. Ich selber habe also den Standesämtern Landsberg und Berlin sowie der Gemeinde Dölschen zu melden, dass ich Viktor Israel heiße, und habe Geschäftsbriefe derart zu unterschreiben. Ob für Eva Sarah in Frage kommt, muss ich noch feststellen. 2. Oktober, Sonntag. Noch einmal höchste Erregung der Hoffnung auf ein Ende. Ultimatum an Tschechei zum 1. Oktober. Kriegsspannung in Frankreich und England. Wir fuhren am 30.09. mittags zum Zahnarzt, auf der Elbbrücke Maschinengewehre. Ich glaubte, heute Abend der Krieg. Vielleicht unser Tod in einem Pogrom, aber das Ende. Ich setzte Eva ab und fuhr zu Besorgungen. Ein Herr rief mich an. Aaron. Natürlich Politik. Ich: Nun käme wohl das Ende mit Schrecken für uns und Sie. Er: Ob ich denn kein Radio hätte? Die mittlerweile endlich gefallene Grenze überschritten. Auf ein zweites drohendes Telegramm Roosevelts auf völlige Mobilisation Englands und Frankreichs habe er nachgegeben. Die Tschechei bleibe bestehen, Deutschland bekomme das Sudetenland. Alles Weitere wird in den Geschichtsbüchern stehen. Mein Tagebuch interessiert nur dies. Für das Volk in der Aufmachung der deutschen Presse ist es natürlich der absolute Erfolg des Friedensfürsten und genialen Diplomaten Hitler. Kein Schuss fällt und seit gestern marschieren die Truppen ein. Friedens- und Freundschaftswünsche mit England und Frankreich, Russland ist geduckt und still, eine Null. Einen halben Tag lang meinte ich, nun müsste der Mut zum Selbstmord aufgebracht werden. 9. Oktober, mein Geburtstag. Natürlich die allerfatalste Stimmung, verstärkt durch die erhaltenen, durchweg trübseligen Briefe. Der tragischste von Sussmann, ohne Beruf seit 1.10., Käthe in einer amerikanischen Lungenanstalt, Lotte in der Schweiz, nicht als Assistenzärztin, sondern mit Nervenzusammenbruch in eben der Klinik, wo sie Dienst tun sollte. Alle Judäer schreiben beglückt über den erhaltenen Frieden. Sie sehen nicht, dass damit unser Schicksal besiegelt ist. Wie es auch politisch kommen mag, ich bin innerlich endgültig verändert. Mein Deutschtum wird mir niemand nehmen, aber mein Nationalismus und Patriotismus ist hin für immer. Jede nationale Umgrenzung erscheint mir als Barbarei. 22., 25., 27. November. Erst war wohl der Wille, ein Stückchen in der Arbeit vorwärts zu kommen, ehe ich wieder eine Tagebuchnotiz machte. Und dann kam Unheil über Unheil, man kann wohl sagen Unglück. Erst Krankheit, dann, im Anschluss an die Pariser Grünspan-Schießaffäre, die Verfolgung. Seitdem das Ringen um Auswanderung. Meine Blasenaffäre hat sich inzwischen fast, aber auch nur fast, gegeben. Ich fuhr am Sonnabend mit dem Autobus zu Dressel. Er untersuchte mich gründlich und gab mir ein Mittel. Als ich etwa anderthalb Wochen danach noch einmal nach Pirna fuhr, war inzwischen die Grünspan-Affäre erfolgt. Vor der Fahrt hatte ich eben bei Natschew gehört, dass man in der Nacht zuvor spontan die hiesige Synagoge niedergebrannt und jüdische Fensterscheiben eingeschlagen habe. Ich brauche die historischen Ereignisse der nächsten Tage, die Gewaltmaßnahmen, unsere Depression nicht zu schildern. Nur das eng persönliche und konkret tatsächliche. Am Vormittag des 11. zwei Gendarmen und ein Dölzschener Einwohner. Ob ich Waffen hätte? Bestimmt meinen Säbel, vielleicht noch das Seitengewehr als Kriegsandenken, ich wüsste aber nicht wo. Wir müssen ihnen suchen helfen. Stundenlange Haussuchung. Eva beging im Anfang den Fehler, dem einen Gendarm ganz harmlos zu sagen, er möge in den reinen Wäscheschrank nicht mit ungewaschenen Händen greifen. Der Mann, schwer beleidigt, kaum zu beruhigen. Ein zweiter, jüngerer Gendarm benahm sich freundlicher. Der Zivilist war der Schlimmste. Alles wurde durchwühlt, Kisten und von Eva gezimmerte Aufbauten wurden mit dem Beil aufgebrochen. Der Säbel wurde in einem Koffer auf dem Boden gefunden, das Seitengewehr nicht. Um eins etwa zogen Zivilist und älterer Gendarm ab. Der Junge blieb und nahm ein Protokoll auf. Er war gutmütig und höflich. Ich hatte das Gefühl, die Sache sei ihm selber peinlich. Dann schien im Garten eine Konferenz der drei zu sein. Der Junge erschien wieder. Sie müssen sich anziehen und zum Gericht mitkommen. Ich fragte, ob ich verhaftet sei. Er sagte ausweichend, es sei ja nur ein Kriegsandenken. Wahrscheinlich käme ich gleich frei. Ich durfte mich rasieren. Bei halb offener Tür, durfte allein durch den Park gehen, während der Gendarm im Abstand hinter mir sein Rad führte. Im Gerichtsgebäude ein Flügel Staatsanwalt, ein Zimmer mit Schreibern und Polizisten. Setzen Sie sich. Der Gendarm musste sein Protokoll kopieren. Ich saß stumpfsinnig. Der Gendarm sagte, vielleicht sind Sie schon zum Kaffee zu Hause. Ein Schreiber sagte, der Staatsanwalt entscheidet. Der Gendarm verschwand. Ich saß stumpfsinnig weiter. Dann hieß es, führen Sie den Mann zum Austreten. Einer führte mich zum Klosett. Dann nach Zimmer X, wieder warten. Nach einer Weile erschien ein junger Mann mit Parteiabzeichen, offenbar der Untersuchungsrichter. Sind Sie Professor Dr. Klemperer? Sie können gehen. Am Flügelausgang beim ersten Zimmer, in das ich gebracht worden war, stürzte mir ein Schreiber entgegen. Wo wollen Sie hin? Ich sagte, nach Hause und blieb ruhig stehen. Man telefonierte, ob es mit meiner Entlassung seine Richtigkeit habe. Um 4 stand ich wieder auf der Straße mit dem merkwürdigen Gefühl, frei, aber bis wann? Seitdem peinigt uns beide unablässig die Frage, gehen oder bleiben? Zu früh gehen, zu lange bleiben? Ins Nichts gehen, im Verderben bleiben? Zuletzt werden wir das Pro et Contra buchstäblich erwürfeln können. 28. November. Frau Aaron riet dringend, sofort Schritte zur Auswanderung und zum Verkauf des Hauses zu tun. Hier sei alles verloren, das deutsche Geld im Ausland fast entwertet, die Mark stehe auf 6,5 Pfennig. Am nächsten Tag in der Prager Straße bei der gemeinnützigen Beratungsstelle für Auswanderer. Der Leiter, ein Major Stübel, ein sehr humaner Herr. Ich setzte ihm meine Lage auseinander. Aus seinen Erklärungen ging hervor, dass man uns tatsächlich nackt und bloß herauslassen würde, mit je 60 Mark und mit 7,5% vom Erlös des Hauses. 3. Dezember, Sonnabend. Heute ist der Tag der deutschen Solidarität. Ausgehverbot für Juden von 12 bis 20 Uhr. Wie ich eben um 11:30 zum Briefkasten und zum Krämer ging, hatte ich richtige Herzbeklemmungen. Ich ertrage es nicht mehr. Gestern Abend Anordnung des Innenministers, die Ortsbehörden könnten fortan Juden zeitliche und örtliche Beschränkungen im Straßenverkehr auferlegen. Gestern Nachmittag auf der Bibliothek der Ausleihbeamte, Mann mittlerer Jahre, Stahlhelmer, ich solle doch mit ihm in das hintere Zimmer kommen. So hatte er mir vor einem Jahr das Verbot des Lesesaals angezeigt. So zeigte er mir jetzt das gänzliche Verbot der Bibliothek. Aber es war anders als vor einem Jahr. Der Mann war in fassungsloser Erregung, ich musste ihn beruhigen. Er streichelte mir immerfort die Hand, konnte die Tränen nicht unterdrücken. Vorher schon hatte mir im Katalogsaal die Rotin sehr blass die Hand gedrückt. Ob ich denn nicht fort könnte, es gehe hier zu Ende. Sie sprach mit mir wie zu einem Sterbenden. Sie nahm Abschied von mir, wie für immer. Aber diese Teilnehmenden und Verzweifelten sind Vereinzelte. Und auch sie haben Angst. Die Entwicklung der letzten Tage hat uns wenigstens die innere Unsicherheit genommen. Es gibt nicht mehr zu wählen. Wir müssen fort. Aber ich habe in meinem Bericht vorgegriffen. Das wichtigste Ereignis war Georgs Kabel am 26. Übernehme Bürgschaft, Hilfe, Brief, unterwegs, George. Der Brief ist etwa am 10. Dezember zu erwarten und wird entscheidend sein. Aber bei der ständigen Zuspitzung der Situation will ich Montag bereits zum amerikanischen Konsulat. Jeder Tag bringt neue Einschnürung. Eben steht in der Zeitung Ghettoisierung und Judenbann in Berlin. Weitere einschneidende Maßnahmen sind angekündigt. Das Grässliche dieser letzten Wochen besteht darin, dass sie zugleich leer und übervoll sind. Keine Möglichkeit, sich auf eine Arbeit zu konzentrieren. Geschäftigkeit, Schreiben an Behörden, mein Israel, drei Ämter, meine Kennkarte mit Verbrecherfotografie, Eva-Aria-Nachweis, Beratung mit dem Spediteur, wiederholte Beratung mit Annemarie, die mehrfach zu uns kam, Heroismus, die vielleicht das Haus kauft. Schriftenverzeichnis in 8 Exemplaren, endloses Vorlesen bei Tag und bei Nacht, da Eva schlecht schläft. Ich glaube, eine solche Höllenzeit haben wir nie, auch nicht im Kriege durchgemacht. 6. Dezember, Dienstag. Wir gründen eine Firma. Gemacht! Die letzten Filme, die wir noch sehen durften, waren der Zirkusfilm Fahrendes Volk und der literarisch wie schauspielerisch gleich wertvolle Film Die vier Gesellen. In einem Kranz. Die Schutzmarke unserer Firma. Als ich mir noch in harmloserer Verfassung die Sprache des Dritten Reichs notierte, vermerkte ich in den letzten Wochen vor der Katastrophe, erstens, das plötzlich ganz offene Prahlen in Wort und Bild mit unseren Rüstungen. Zweitens, dass Revolutionen gern mit Namen spielen. Unter Cromwell hieß man Jerubim, unter Robespierre Brutus, unter Hitler Horst und Baldur. Jetzt notiere ich nur noch die immer häufigere Wendung, es entspricht dem gesunden Rechtsempfinden des Volkes, die immer dasteht, wenn neue Grausamkeit gestartet wird. Das gesunde Rechtsempfinden des deutschen Menschen ist gestern in einer sofort wirksamen Verfügung des Polizeiministers Himmler zutage getreten. Entziehung der Autofahrererlaubnis bei allen Juden. Begründung, wegen des Grünspan-Mordes seien die Juden unzuverlässig, dürften also nicht am Steuer sitzen, zumal sie sogar die von deutschen Arbeiterfäusten gebauten Reichsautobahnen benutzt hätten. Ich war ein zweites Mal bei Ahrens, um Auskünfte über Emigrationsmöglichkeiten und über meine Vermögensabgabe zu holen. Aaron, mehrere Wochen mit 11.000 anderen in Buchenwald festgehalten, am Auswandern nach Palästina im letzten Augenblick verhindert, die Möbel sind schon unter Zollsiegel und er kann die geforderten 1.000 englischen Pfund nicht aufbringen, trotzdem er in deutschem Geld 175.000 Mark dafür bietet. Aaron ist maßlos überreizt und pessimistisch. Er sagt, mir würde Georgs Bürgschaft gar nichts nützen. Abertausende bewirben sich um die Einwanderung. Ich könnte 3 Jahre warten. 15. Dezember, Donnerstag. Der Besuch beim amerikanischen Konsul. Große, elegant besetzte Büros in der Schlossstraße. Nach einigem Hin und Her von einem jüngeren, schwarzhaarigen Mann empfangen. Händedruck, Höflichkeit. Er wusste kein Wort Deutsch, rief einen blonden Dr. Dietrich. Ergebnis: aussichtslos, man darf mich auch nicht als Professor anfordern, weil ich hierzu höchstens 2 Jahre amtsentsetzt sein müsste, nicht aber schon seit 1935 entlassen. Schließlich sagte Dr. Dietrich: Gehen Sie in das Reisebüro Hessel und verlangen Sie Herrn Hessel selber. Er kann Ihnen wahrscheinlich mehr sagen als wir. Sobald ich das Büro am Altmarkt betrat, hatte ich den bestimmten Eindruck, am richtigen Platz zu sein. 2 junge Leute, Brüder. Sobald ich den Mund öffnete, wurde ich schon unterbrochen. Sie haben das Affidavit und können nichts damit anfangen. In Berlin holen Sie sich nur Ärger und kalte Füße. Und dann wurde mir der Kuba-Weg geraten. Heute ist ein Brief des Büros da. Bitte um Besuch. Da werde ich mehr hören. Gegen Abend. Die Havanna-Chance ist schon fast erledigt. Ich müsste mich jetzt spätestens aber zum 1.1. entscheiden, 2 Schiffsplätze für Juni zu belegen. Vorher ist alles ausverkauft, obschon die Zahl der Fahrten verdoppelt ist. Nachher ist erst von 1940 ab Platz zu haben. Inzwischen ist neulich eine andere rätselhafte Möglichkeit aufgetaucht. Beiliegendes Sydney-Blatt kam ohne jede Erklärung aus London. Was ist Sydney? New England? Das Sydney in Australien oder eines in den USA oder Kanada? Niemand kann diese Frage beantworten. Nach langen, heftigen Debatten schickte ich eine Bewerbung mit Luftpost nach Australien. Immer wieder tauchen Pläne auf, dass irgendwelche Kolonien zur Massenauswanderung bereitgestellt werden sollen. Erst hieß es Alaska, jetzt Rhodesien. Eva meint, einen Schulmeister werde man überall brauchen und sie selber könnte Organistin sein, Baupläne zeichnen, Landarbeit verrichten. Ihr neuester Plan: eine Selterwasserfabrik in Rhodesia. Die Zeit ist so verrückt, dass kein Plan zu fantastisch ist. Und jedenfalls halten diese Fantasien sie aufrecht. Beresin empfahl uns zur Hausarbeit eine Frau Bonheim, jüdische Lettin, junge geschiedene Frau, der Mann, Deutscher und Arier, wollte frei werden. Eine zierliche, gutwillig tüchtige Person. Wir behandelten sie ganz als Freundin. Ich erzählte ihr von Rhodesia und Sydney. Sie sagte, in Rhodesia habe ich Verwandte, in Sydney eine Freundin. Merkwürdig. Der Nationalsozialismus hat immer vom Weltjudentum gesprochen. Es war eine fixe Idee und ein Phantom. Er hat so lange von diesem Phantom gesprochen, bis es Wirklichkeit geworden ist. Silvester 38, Sonnabend. Ich las gestern flüchtig das Tagebuch 1938 durch. Das Resümee von 37 behauptet, der Gipfel der Trostlosigkeit und des Unerträglichen sei erreicht. Und doch enthält das Jahr mit dem heutigen Zustand verglichen noch so viel Gutes, so viel, alles ist relativ, Freiheit. Aber ich will nicht voreilig behaupten, dass wir bereits im letzten Höllenkreis angelangt sind. Sie wollten immer in Deutschland bleiben, Eva und Viktor Klemperer. Zu Hause, in der Heimat, in ihrem selbstgebauten Eigenheim. Doch in dieser Folge spürt man die Angst, die seit den November-Pogromen herrscht. Auf einmal steht doch die Frage im Raum, ob sie das Land verlassen wollen und können. Auch in der nächsten Folge spielt das eine Rolle. Erst bricht der Zweite Weltkrieg aus und dann wird den Klemperers auch noch ihr Haus und weiteres Eigentum genommen. Ihr findet die kommende Folge ab sofort in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Zeit des Nationalsozialismus, findet ihr dort auch eine Sonderfolge von Die Geschichte geht weiter. In der widme ich mich den vielen Themen, die wir heute angesprochen haben, nochmal ausführlicher. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.